Sehen hat Augenringe, ich vertraue ihrer Stimme. Diese Frau hat tausend Sinne, sie mag Kartentrack, harten Sex. Ich finde ihre Nacht perfekt, schau nur wie sie lächelt. Wenn ich ihr darf, ich die Bahn wegfleck. Schick Selfies mit der Bild, sie weiß genau worauf ich steh. Sie ist das Erste, was ich seh, ganz egal wohin ich geh. Mein Sauna geil, ich muss sie endlich heiraten. Neben mir ist jeder Tag wie Weihnachten, jeder Tag wie Weihnachten. Ich baller mir hin, sie ballert den Schiff, oh Holland, die Fehler, das macht Paprika. Ich krieg mir ne Pause zur Feier, der Soße, die Port ist wie Arbeit. Sie kennt keine Pause, sie passt die Shakira. Ja, dachte, die ist prima, sie hat ihn und danach verlässt sie ihn wieder. Was soll der Scheiß, der wie kommt der mehr? Ich hab dich gehabt, baby, komm wieder her, der Holy. Ich will sie, doch sie ist nicht am Turn. The Holy, was soll das, was könnte sie wohl stören? The Holy, sie sagt, sie kann das auf dem Zeug nicht hören. Also geb ich ihr den Turn, bin im Beat nochmal zum Burn. Alter, Stube. Die hat gesagt, meine Mucke ist zu soft und so. Ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das finden soll, das wird irgendwie nicht so cool. Ja, ich schneide jetzt wahrscheinlich einfach mal den Beat schneller sehen. Dann machen wir da härtere Kicks rein. Und dann zeigt man der eigentlich erstmal überhaupt, wer wir sind. Oder? Chill an 075, ich bin der fucking erste Ossi. Meine Freunde saufen fleißig und sind niemals groß sofort. Die Kisten kosten, geht die Sonne auf, doch ist denen nix vor lauter raus. Sie fragen, wie viel.